Der Gegenschlag. Bevor das Jahr 1907 zu Ende ging, veränderte ein letztes trauriges Ereignis das Leben Petrosinos auf dennoch wunderschöne Weise. Kurz vor Neujahr verstarb Vincenzo Saolino, der Freund des Detektivs und der Vater seiner Angebeteten. Adelina sprach nie darüber, wie es ihr nach dem Tod ihres Vaters ging, doch war es für die liebende Tochter bestimmt ein schwerer Schlag. Allerdings brachte Saolinos Hinscheiden auch eine positive Aussicht mit sich. Endlich konnte Adelina den Mann heiraten, den sie liebte. Wann Petrosino zum ersten Mal um ihre Hand angehalten hatte, ist nicht eindeutig belegt. Manche sagen, es sei im November 1906 gewesen, als er bei Saolino seine Beförderung zum ersten italienischen Lieutenant der amerikanischen Polizei feierte. Andere nennen ein viel früheres Datum. Einer Zeitung zufolge hatte die Brautwerbung ein ganzes Jahrzehnt gedauert. Über die Form des Antrags sind sich indessen alle Quellen einig. »Sie sind bestimmt auch sehr einsam«, sagte Petrosino zu Adelina. »Wir kämen sicher gut miteinander aus. Bemerkenswert prosaisch. Doch Petrosino war schon 47 und er hatte recht. Sie beide waren einsame Gäste in der Stadt.« In Anbetracht des Todes ihres Vaters warf Adelina die großen Pläne über Bord, die sie für ihre Hochzeit insgeheim geschmiedet hatte. Stattdessen bestellten Petrosino und sie ein Aufgebot in kleinem Kreise in der alten St. Patrick's Cathedral in der Mott Street. Die übliche Geheimniskrämerei des Detectives kam auch hier zum Tragen, doch obwohl er so gut wie niemandem etwas erzählte, kursierten bald Gerüchte. Die Italiener waren gespannt. »Mulberry Street in heller Aufregung«, meldete die Evening Sun. Schon seit einigen Wochen tuschelten die Freunde von Mr. und Mrs. Petrosino, doch das Paar wollte nichts bestätigen. Dann, am Montag, dem 16. Januar 1908, schlich Petrosino sich aus dem Präsidium zu St. Patrick's. Dort warteten die Braut, ihr Bruder und ihre Schwägerin, sowie einige ausgewählte Freunde und Verwandte. Monsignore Michael J. Lavelle, der alt genug war, sich an die Zeiten zu erinnern, als die Straßen rings um die Mott noch fest in irischer Hand waren, hielt die Hochzeitsmesse. Auch der glatzköpfige, fröhlich unter dem Schnauzer hervorgrinsende Bingham war gekommen, dazu das gesamte Italian Squad. Der stahlharte Detective hatte eine sanfte Seite offenbart, was niemanden mehr überraschte und erfreute als seine Kollegen. Viele Jahre hatte es so ausgesehen, als läge Petrosino jedes Liebesleben fern. Dabei hatte er direkt vor ihrer Nase geduldig eine ihm verwehrte Frau umworben. Die Neuigkeit verbreitete sich rasant im Präsidium und am folgenden Dienstagmorgen warteten Detectives und Streifenpolizisten ungeduldig auf den Mann der Stunde. Als Petrosino mit feierlicher Miene eintrat, standen sie auf und applaudierten stürmisch. »Von überall hagelte es Glückwünsche für Joe«, berichtete die Sun. »Deputy Commissioner Woods, Inspektoren und sogar Rekruten klopften ihm auf die Schultern. Er war völlig baff und lief rot an wie ein kleiner Junge. Petrosino war glücklich und seine Freunde freuten sich für ihn. Das Paar nahm sich eine Wohnung in der Lafayette Street Nummer 233, gut 1,5 Kilometer zu Fuß von Petrosinos Büro. Adelina kümmerte sich um den Haushalt, ihr Bruder und ihre Schwägerin zogen ein Stockwerk höher ein. Ein behagliches Arrangement.